Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Hallo, heute möchte ich berichten von unserem Urlaub. Oh nein, ja, wenn ich unser sage, aber nicht mit meinem Mann. Ich war mal ohne Familie im Urlaub mit anderen Geocachern, mit Befreundeten. Auf Mallorca vom 30. März bis zum 7. April waren wir unterwegs. Also 30. März war sehr früh schon Abreise. 6.06 Uhr saßen wir schon im Bus, der uns zur Maschine gebracht hat. Also es war noch ein Ticken dunkler Himmel, war aber auch recht lustig im Flugzeug dann. Ich bin das erste Mal für unter 16 geschätzt worden. Es war auch ein Brüller im Flieger, weil ich saß dann mit befreundeten Geocachern zusammen, hatte ich ja die Sitzplatzreservierung auch schon, damit ich nicht alleine sitzen muss beim Fliegen. Sonst ein bisschen ängstlich dabei. Und wir saßen bei den Notausgängplätzen und da darf man erst sitzen, wenn man 16 ist, also ab 16. Und die Flugbegleiterin hat auf Englisch, die reden nur Spanisch und Englisch diesmal im Flieger, bei Ryanair gefragt, ob sie sicher ist, dass ich über 16 bin. Das fand ich schon komisch, warum wird die Sitznachbarin gefragt, wie alt ich bin? Naja. Ich habe das erstmal gar nicht so für voll genommen und erstmal verdutzt geguckt, glaube ich. Anja hat laut losgelacht, gesagt, die ist fast 40. Also da war ich 37. Ich musste mir das Lachen auch recht verkneifen, aber hat auch nicht ganz geklappt. Ein paar Tränchen vor Lachen kamen dann doch raus. Hat sie halt auf Englisch gesagt, dass ich stolz drauf sein soll, dass ich so jung aussehe. Wenn ich mich immer noch frage, ich werde oft jünger geschätzt, als ich bin. Aber wie... Also unter 16, nee, das kaufe ich eigentlich kein ab. So jung sehe ich dann doch nicht aus. Naja, 9.45 Uhr waren wir dann da und haben auf dem Auto gewartet, auf den Transfer zur Autovermietung. Wir standen oben. Was wir nicht wussten, ist, dass in der Zeit das geändert wurde, dass man für die Automarke, also für die Leihfirma, unten stehen sollte. Naja, haben wir eine gute halbe Stunde oder länger oben gewartet, dann wurde halt telefoniert mit einem anderen, der schon da war, der eigentlich auf uns schon bei der Autovermietung eigentlich schon auf uns gewartet hat. Der hat danach gefragt und zurückgerufen und gesagt, wo wir hingehen sollen. Und dann konnten wir da auch endlich hin. Ich war dann tatsächlich nicht Beifahrer, nicht Fahrer, sondern ich saß hinten schön in der Mitte. Also wir sind mit zwei Autos dann gewesen, 6 Personen. Ich komme schon durcheinander. Nein, wir waren, glaube ich, 6 Personen, immer 3 im Auto, ja. 2 Pärchen und 2 Einzelne. War auch ganz bequem so, dass man den Platz echt für sich hatte. Muss ich mal kurz den Ton abstellen von der Uhr. Macht irgendwer wieder Sport? Naja, das Erste, was wir gemacht haben, war bei der Mietbungalow. Also wir haben diesmal ein Bungalow gemietet, sonst war ich ja immer nur im Hotel mit meiner Familie. Koffer hingebracht. Da wurde noch geputzt und sauber gemacht, aber wir durften schon mal Gepäck abstellen, nachmittags erst rein. Dann waren wir halt groß einkaufen und das wurde richtig, richtig viel. Halt viel, viel Wasser und alles Mögliche, weil wir da frühstücken und Abendessen immer machen. Mittag herum waren wir meistens unterwegs und hatten dann halt auch beim Frühstück was gemacht für unterwegs. Brötchen, Brote, Karotten, Eier, alles Mögliche dann gemacht. Ja. Was dann noch ganz lustig war, war der Hinweg. Also wir hatten schon mal Fotos gesehen und Beschreibungen vorab gesehen, sonst hätten wir es wahrscheinlich auch nicht geschafft. Das war nämlich ein langer, schmaler Weg, wo, wenn ein Mensch von vorne kommt, der sich schon an die Mauer oder Zaun schmeißen musste, um nicht überfahren zu werden, ein Auto von vorne wäre gar nicht gegangen. Also sowas würde ich zu Hause nicht unbedingt hinfahren wollen. Und 2, 3 Wachhunde waren da. Einen habe ich meistens nicht gesehen, aber 2 vom anderen Gelände, was wahrscheinlich ein altes Fabrikgelände war, was bewacht wurde. Ja, wir waren bei der Finca de Joan. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. War eigentlich ganz toll. Als wir natürlich angekommen sind, wieder 14 Uhr oder 13 ungefähr, haben wir natürlich erstmal alles angeguckt. Die Apfelsinenbäumchen oder Orangen. Leider war bei dem einen Baum, wo wir auch drunter parken mussten, diese Raupen, ich merke mir den Namen nicht, die möchte man nicht in der Nähe haben. Deswegen haben wir dann auch immer versucht, anders zu parken, sodass keiner längs gehen musste, wo die Raupen runterfallen könnten. Dann gab es halt Brunnen, die zu waren, wo man nicht rankam mit Schlüssel. Schönes Haus, ein schöner Pool, der wurde sogar einmal genutzt. Ich konnte leider nicht. Ich habe im Urlaub meistens das Pech, dass ich nicht kann. Und am letzten Tag, wo ich konnte, wäre mir zu kalt gewesen. Sonst war es eigentlich auch immer richtig schön warm. Waren wir auch oben im 2. Stock schön Fotos machen vom ganzen Gelände. Es gab Wifi mit dem Preis. Es gab eine Außenküche, da konnte man super grillen. Und wenn man wollte, hätte man da auch nebenan duschen können. War eine, draußen halt Dusche und Toilette auch nochmal. Warum machte das jetzt Geräusch? Eine Kalendererinnerung. Wir haben morgen unseren Hochzeitstag, das weiß ich doch. Ich habe auch einige Selfies gemacht, auch mal Wasser angetestet im Pool, wie warm das ist. Bilder gemacht vom Badezimmer, was ich mir geteilt habe. Es war so ein Extraraum. Die anderen hatten jeweils in ihrem Zimmer separat Badezimmer mit drinne. Das heißt, oben war mehr oder weniger das ein bisschen offen und der Fernseher hing so in der Mitte. Das sah eigentlich zuerst aus, als wäre es das beste Zimmer oben, weil man da dann halt den Balkon und nach unten gucken konnte. Aber ich hatte schon ein ganz nettes Zimmer, 2 Bettzimmer, 2 einzelne, wo ich halt eins als Ablage nutzen konnte zum Packen für nächsten Tag. Oder auch so, was man nicht im Schrank verstauen wollte am Tag, hat man dann mal auf dem Bett gelegt. Ja. Ist auch nicht schlimm, sich ein Badezimmer zu teilen. Das tut man zu Hause ja sowieso auch. Abschließen konnte man auch. Die Dusche war gewöhnungsbedürftig für mich. Ich habe nämlich beim ersten Mal duschen nicht hinbekommen, wie man es warm macht. Da waren nämlich 2 Regler und der eine war halt für welche Duschteile angehen, also welche Düsen, und der zweite für die warm und kalt. Aber da musste man auch erstmal rausfinden, wie man das macht. Das wurde mir dann nochmal erklärt von anderen. Dann klappte das auch ganz gut. Ja, beim Einkaufen habe ich auch gefunden, sin Laktose, also Kakao und Milch ohne Laktose, Schokolade sin Laktose. Laktose, lecker. Hätte ich gerne zum Frühstück immer genommen, den Kakao. Morgens um, ja, weiß nicht wie früh, konnte man teilweise schon sich sonnen, nachmittags sowieso. Sonnenbrille war ganz gut, dass ich die mit im Gepäck hatte. Ja. Ich hatte auch einen kleinen Signal mit. Mit dem habe ich auch einige Bilder im Haus gemacht. So Spaßbilder mit dem kleinen Geocaching-Maskottchen-Frosch. Was lustig war, dass jeder einen kleinen Frosch mit hatte. So konnte man bei Gruppenfotos auch immer Gruppenfrosch-Fotos machen. Das war ganz lustig. Ah ja, am Anreisetag habe ich auch das erste Mal ein spanisches Polizeiauto gesehen. Policia, schwarz. Die tragen auch schwarze Uniformen. Keine Ahnung, was der am Flughafen wollte, aber der war dann auch recht fix wieder weg. Ja. Wir haben dann am 30. März auch schon gegrillt. War ja dafür extra alles eingepackt. Also eingekauft vor Ort. Haben in Inca in der Nähe, konnten wir immer einkaufen. Das war echt praktisch. Ja, 18:23 schien immer noch die Sonne, da konnte man immer noch Sonnenbrille aufhaben. Und 19:32 ging es dann zum Essen. Beziehungsweise 20:49 waren wir, glaube ich, alle durch. Wir haben dann ein Gruppenfoto gemacht mit einem Selfie-Stick. Aber da waren die Teller schon leer und abgeknapperte Maiskolben. Haben wir vorher nicht dran gedacht, ein Vorher-Foto zu machen. Haben wir in der Außenküche gegessen. Sonst haben wir dann die anderen Tage Frühstück auf der Terrasse gegessen. Eigentlich wollten wir in drin essen, aber teilweise halt war es zu warm für drinnen, dann haben wir schon draußen gesessen. Abends haben die anderen dann noch lange draußen gesessen. Ich war immer recht früh K.O. und bin halt früh zu Bett, Wohl so früh war es dann auch nicht, aber für die anderen wäre es zu früh gewesen. Kaffeemaschine, die hat nichts getaugt. Da haben wir dann beim nächsten Einkaufen mehr Kapseln geholt, weil da war eine Kapselmaschine und die hat funktioniert. Wir haben auch immer richtig gut gefrühstückt mit den Schinken da. Da habe sogar ich Schinken probiert und fand den lecker. Aber so einen guten gibt es in Deutschland nicht, oder? Ich habe bei Netto einmal einen gefunden, da stand auch drin, der ist aus Spanien, aber der kam nicht dem nach, wie die auf Mallorca war. Wie der auf Mallorca war. 31. März haben wir einen Flohmarkt besucht. Also ich nenne es mal Flohmarkt, ich weiß nicht, wie es da heißt. Obwohl, da gab es so viele Sachen, wo ich denke, dass das noch irgendwer kauft. Und halt, ne, Dosensuchen war auch angesagt. Das war auch ein hauptsächlicher Grund, weshalb wir da waren. Dosen suchen in Konsell, ja, und viele, viele Bilder machen. Ja, Alero Konsell, oder ich weiß halt nicht, wie man es ausspricht, auch ungewöhnlicher Platz für eine Dose an so einem Bahnhof. Da wurde man kurz bemuggelt, musste man kurz warten und dann konnte man es auch wieder verstecken, nachdem die Muggel weg waren. Ich weiß gar nicht, was die da gemacht haben, weil die sind gar nicht mit der Bahn gefahren, haben nur geguckt. Santa Maria del Carmi, da war eine Dose, sehr gut getarnt, aber konnte sich dann doch nicht verstecken. Und eine andere, die war auch, im Nachhinein nicht so gut getarnt, aber die haben wir erst nicht gefunden. Da war gegenüber von der Dose auch ein großer Hund, den hat das nicht so gefallen, dass man geguckt hat. Ich glaube, eine Dogge, ein riesiger Hund. Und auch in dem Örtchen war, ein Traddi, den wir nicht gefunden haben, bei einer Mühle, Kaffeemühle, Restaurant, wie auch immer. Restaurant, da waren wir sogar zweimal. Entweder war der weg oder einfach zu gut versteckt. Ne, am 31. waren wir nicht so lange unterwegs, waren meistens so um 18 Uhr wieder zurück. Humane Zeiten. Ich hatte dann Sangria, wir haben nochmal gegrillt. Am 1. April hatte ich den ersten Kaffee dann draußen am Pool sitzend, mit nassen Haaren. Frisch geduscht. Ich glaube, das war das, wo ich das mit dem kalten Wasser hatte, ja. Dann war es draußen umso schöner. Wir hatten auch irgendwelche Früchte ausprobiert. Mir fällt der Name gerade nicht wieder ein. Die gibt es auch in Deutschland, habe ich festgestellt. Allerdings sind die hier nicht ganz so reif oder nicht ganz so toll. Also auch nicht unbedingt, ja. Also manche schmeckt in Spanien, also Mallorca halt besser als hier. Enchiladas hatte ich mir auch welche eingepackt, die schmecken auch hier noch ganz gut. Die habe ich ganz gerne gehabt, so zwischendurch. Das ist so ein Fettgebäck. Furchtbar für die Hüften, ich habe 3 Kilo zugenommen mit dem guten Frühstück. Gab ja auch immer so eine Baguette, so halb und nochmal aufgebacken am nächsten Tag. Frische Baguettes. Ich hatte auch Müsli, immer einen Saft, einen Kakao, ein Ei gab es fast immer. Es gab immer Obst, Gemüse, war halt richtig toll. Am 1. April waren wir auch cashen, auch teilweise an einer Dose, die ich schon kannte. Da sagte ich erst bei Calvia, oh, die Kirche kenne ich, habe ich bestimmt schon mal ein Bild von gesehen. Nee, ich habe das sogar schon mal selbst fotografiert. Dann gingen wir nämlich ein Stück hinten weiter und dann sagte ich, okay, wenn da oben eine Dose ist, da an der einen Stelle, dann war ich hier doch schon mal, weil da sind die Kinder hochgekrabbelt und das war sie. Dann sind wir da auch weiter spazieren oder wandern gewesen zur nächsten Dose, wo wir früher mal mit Auto waren. Da wusste ich partout aber nicht mehr, wo die Dose war, aber wurde dann trotzdem gefunden. Ja, war halt auch ein netter Spaziergang da, den Weg. Konnte man wieder viel Grün sehen. Dann waren wir auch noch an einer Mühle, wo wir vor ein paar Jahren halt ein DNF hatten. Da konnte ich jetzt ein Fundit draus machen. War ganz toll, wo ich sagte, der muss damals weg gewesen sein, weil an der Stelle haben wir garantiert gesucht und da war damals nichts. Ja, und auch viele schöne andere Stellen erwandert. In Calvia haben auch einige Gruppenbilder unterwegs denn immer mal gemacht. Rocking Mallorca 2019. Am 1. April war auch recht viel Wasser mit dabei. Hat man ja nicht immer. Gibt ja viele Flächen, wo es nicht so ist. Steinhaufen waren wieder auf dem Weg. Dann wusste man, man ist immer noch auf dem richtigen Weg. War herrlich, auch wenn wir Pausen gemacht haben, schön Bilder gemacht und geguckt. Ein bisschen rumgekraxelt. Habe ich auch eine Dose gefunden, wo ich runtergekraxelt bin, wo auf der anderen Seite auch gesucht wurde, wo ich dann gesagt habe, ich hab's. War ja auch ganz witzig. An Trinkpausen wurde auch gedacht. Dann gab es auch wunderschöne Bucht. Ich habe auf den Fotos nur immer das Blaue nicht so einfangen können oder die halt verschiedenen Farbtönen vom Wasser. Ich fand das vor Ort immer noch viel beeindruckender und schöner, als wenn man jetzt so guckt, so Canyons quasi mit einer Bucht und halt einfach traumhaft. Teilweise dann auch Mini-Höhlen oder größere Höhlen mit dabei. War auch ganz gut, dass wir Handschuhe im Gepäck hatten. Die brauchte man bei einigen Steintouren, wenn man sich mal abgestützt hat oder so, damit man sich nicht verletzt. Da entstehen echt unglaublich schöne Erinnerungsfotos. Also wenn man so eine Tour macht, sollte man immer was handymäßig, was ein Foto machen kann oder Fotoapparat dabei haben. Handschuhe, Rucksack, Trinken, Taschentücher, Desinfektionsmittel. Man weiß ja nie, was man anfasst. Cappy, Sonnenbrille. Haben wir auch Lost Places gesehen mit Multis, wo man rumgelaufen ist und auch spannende Pflanzen entdeckt hat. Ja, so Bunkeranlagen, was eigentlich ja früher nicht Panzer, ich verwechsel das immer, Abschussanlagen waren, wo halt irgendwas drauf war mit Kanonen, wenn jetzt nur noch Reste da sind und rumlaufen kann. Unglaublich viele Bilder. Und das alles an einem Tag war man dann unten drinne, da war auch irgendwo dann ein Cache. Da bin ich aber schnell wieder raus, nachdem ich gesehen habe, wo der Cache, die Dose war und das gelockt wurde, weil ich den alten Staub nicht ab kann. Da wurde dann zum Beispiel mal auch die Sternlampe benutzt. Also Sternlampe, Taschenlampe, sowas sollte man auch mithaben, je nachdem, was man macht. Ein Leuchtturm war da auf dem Weg auch noch. Ein alter Wachturm, der saniert wird. Mehr schlecht als recht. Auch eine Dose mit dabei. Also Achtung, es sind viele Spoilers wahrscheinlich mit dabei. Beim Leuchtturm haben wir auch viele Fotos gemacht. Da haben wir auch andere gesehen, die auf einem Fels, ja, auf so einem Felsding war, was weiter zum Wasser rausring. Da sind die runtergeklettert und rumgelaufen. Also falls ihr ein Foto von euch haben wollt und mich hört, ich hab euch. Fand das ganz witzig. Aber ich wäre da alleine nicht hingegangen. Wenn die anderen gewollt hätten, wäre ich auch mitgegangen, aber alleine nicht. Aber wir hatten ja noch einige Dosen vor uns. Haben wir am Leuchtturm auch schön die Frösche fotografiert und selber natürlich auch. Ich scroll und scroll hier immer noch am iPad, damit ich ja nichts vergesse. Hui, bei einigen hat man ja echt viele Bilder gemacht. Am Leuchtturm war das auch witzig, dass ich mit T-Shirt rumlief und die anderen alle langärmlich. Aber für einen aus dem Norden kommenden, wo es ständig windig ist, war das nicht kalt. Ich habe dann später aus Solidarität auch Pullover angezogen. Dann ging es weiter, Botanik fotografieren noch. Unterwegs dann auch noch Lost Places, ein großes in Bini Salem, El Foro, kann man nicht mehr lesen. Ich meine, das war vor ein paar Jahren noch kein Lost Place. Ich meine, das war noch im Betrieb mit auch einem riesen Spielplatz in der Nähe. Ich glaube, das war ein Restaurant oder so. Und das ist jetzt ein Lost Place verlassen und leer. Irgendwie ein Grill, es Castell. Da haben wir auch von außen so ein bisschen geguckt. Und dann waren wir auch essen. Ich hatte ein Teriyaki Chicken. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, weil von Subways kenne ich Chicken Teriyaki ja anders. Ja, war aber trotzdem lecker. Nur danach, da habe ich zum Glück kein Bild von. Das muss ich auch nicht wieder haben. Da sind wir ja mit dem Fahrstuhl wieder zum Auto gefahren. Also wollten wir eigentlich. Das war so in einem Supermarkt, wo man rein musste, um dann mit dem Fahrstuhl nach unten zum Parkhaus zu kommen. Man darf nur in den dem Fahrstuhl nicht hüpfen, nicht hopsen. Dann bleibt man nämlich stecken. Ja. Und für jemand, der dann Panik kriegt, ist das gar nicht so toll. Ich habe immer nur zwischen zweien hin und her geguckt, wie die sich verhalten haben. Eine wollte schnell raus, weil sie auf Toilette muss. Die andere war halt so am Lachen, so kompensieren. Und ich halt immer stiller, so. Ich glaube, wenn wir zu viele gewesen und noch Fremden im Fahrstuhl, dann hätte ich mehr Panik bekommen. Also ist schon so, dass ich Panik hatte, aber zum Glück waren wir nicht lange im Fahrstuhl. Da habe ich jetzt schon andere Geschichten gehört von Jans Familie. Die waren in Weißrussland und die waren ja über eine halbe Stunde drinne und da war der Fahrstuhl auch ein Stück abgesackt. Ich glaube, da wäre ich durchgedreht bei denen. Zum Glück war ich da ja nicht mit. Ja, am 2. April war das auch so schön zu sehen. Nicht Swimmingpool, doch, nicht Whirlpool, Swimmingpool. wenn die Sonne darauf geschienen ist, dann ist das so gequalmt. Konnte ich leider auf dem Bild nicht so wirklich einfangen, auch beim Film nicht. Da haben wir auch schön in der Sonne draußen dann wieder gefrühstückt. Es ist schon komisch, wenn man zum Frühstücken Sonnenbrille anzieht, ein kurzes T-Shirt, dass man zu Hause ja nicht gewöhnt ist, draußen zu sitzen. Hat man sich auch immer gut eingecremt. Ich glaube, der 2. April war auch der Tag, wo wir verschiedene Cache-Typen finden wollten. Haben wir angefangen bei so einer Kirche in Bini Salem. Da ging es ein Stück abwärts nach unten. Das war auch ganz witzig. Das fing lustig an, weil zuerst haben wir an der falschen Stelle gesucht. Da wurde ich hochgehoben, um ranzukommen. Da war aber nichts zu finden. Bei der 2. Stelle dann jemand anderes hochgehoben. Ich weiß nicht, ob die genannt werden möchten. Deswegen nenne ich da jetzt keine Namen. Manche Namen kann sein, dass die zwischendurch mal rausfallen, aber das erkennt man dann ja nicht unbedingt. Ja, da wurden halt lustige Fotos und Videos gemacht, wie versucht wurde, die Dose zu finden. Naja, bei der 2. Stelle wurde sie dann auch gefunden, habe ich dann entgegengenommen und zurück hat dann jemand anders die auch wieder gebracht. Dann ging es weiter in Yosetta. Ja, irgend so ein Steingebilde, wo wir denn geguckt haben. Hat es ein bisschen gedauert gehabt, war gut versteckt. Dann Alaro. Das war, glaube ich, ein ganz einfacher nur am Schild. Muss man ja auch haben. Ich weiß nur nicht mehr, was Tradi, Multi und so weiter war. Ja, an verschiedenen Stellen. Haben alles Mögliche mitgemacht, auch eine Letterbox. Bei einer Dose wurden wir nicht fündig, aber da hatten die anderen Spaß am Spielplatz. Haben auch verschiedene Pflanzen gefunden. An dem Tag hatten wir, glaube ich, sogar 2 DNFs. Dann waren wir im Bunyola. Da haben wir das Gut, heißt das Gut? Weiß nicht, Raja. Ist das ein Gut? Da habe ich ein Prospekt auch mitgenommen. Ursprünglich war Raja ein islamisches Landgut, von dem nur noch der Ortsname übrig geblieben ist. Nach der Eroberung von Mallorca im Jahre 1229 durch König Jakob I von Aragon gingen die Ländereien an den Grafen von Ampurias über. Im Mittelalter gehörte das Land den Familien Sureda de San Martí und viel zu schwer auszusprechen. Naja, zuletzt hatte das halt ein Bischof, meine ich. Kann ich jetzt hier nicht rauslesen. Und der wollte halt, wenn er stirbt, dass das Land zur freien Verfügung ist, dass sich jeder das angucken kann und auch die Gemälde. Sein letzter Wunsch wurde insofern berücksichtigt, dass es zu besuchen ist, dass jeder ohne zu bezahlen reingehen darf, sich alles angucken darf auf so einem Rundweg. Nur keine Gemälde. Die sind alle wohl weg. Verkauft, keine Ahnung, was sonst ist. Es ist auch in dem Garten einmal eine Skulptur von dem Bischof. Sonst ist es da auch sehr, sehr schön. Also es lohnt sich, das zu besichtigen. Nicht, weil es nichts kostet, aber man kann auch tolle Bilder machen. Und da ist halt ein Virtuell, wenn man sich von einer Treppe fotografiert, mit einem Kescher-Namen auf dem Zettel. Ich weiß nicht, ob man da auch Fragen beantworten musste, aber das haben wir ja alles vor Ort gemacht. Sind ja sogar extra nochmal zur Treppe, weil wir beim ersten Foto halt den Kescher-Namen nicht hatten. Beim zweiten Foto hat man dann die Frösche mit den Kescher-Namen fotografiert. Ja, war so halt einfacher. Und da könnte man sich auch einen ganzen Tag oder länger aufhalten, wenn man will. Also alles in Ruhe angucken und lesen. Infos sind drinne aufgebaut. Man kann sich Videos angucken. Die haben da früher auch Öl gemacht. Das, wie man das malt oder Ölmühle oder wie das heißt, ist da auch im Haus noch vorhanden. Also die hatten 2, einmal für Öl und einmal noch für was anderes. Und in der alten Küche sind auch Videos, auch von den Jahreszeiten, Rhythmus der Häuser und auf der Finca und die Jahreszeiten, dass die auf Mallorca halt anders sind als bei uns. Wenn was blüht, was geerntet wird, ist halt ganz anders als bei uns. Das war recht interessant. Aber ich habe mir nicht alles angehört und konnte mir auch nicht alles merken. Was ich toll fand, war der Apollonengarten. Ja, da gehört auch die riesige Treppe dazu. Die ist aber nicht zu betreten. Sieht auch nicht mehr so gut aus. Ich glaube, da würde man mehr kaputt machen, wenn man die betreten würde. Ja, die bewacht von 2 Seiten von Löwen ist. Und ich glaube, weiter oben sind auch noch Löwen. Zwischendurch sind Figuren. Also recht schicke Treppe. Recht alte, schicke Treppe. Aber wir haben uns halt dann auch an den Rundweg gehalten, so wie man das machen sollte. Zwischendurch auch Gruppenfotos gemacht, noch andere. Dann war da ein Wasserspeicherbecken. Er ist ein kleines, das sah aber schon groß aus. Und dann war da noch ein größeres, auch mit Fischen und einem schönen Platz. So ein Foto gemacht. Ich dachte, das ist wie im Märchen, so sissyhaft mäßig, so richtig schick. Ja. Fühlte man sich wie eine Prinzessin. Und in den Wasserauffangbecken waren halt Fische. Ich bin dann noch mit einer ein Stück weiter nach oben gegangen, wo zwischendurch eine kleine Höhle war mit so einem Thron drinne, in Stein gemeißelt. Habe ich mich gleich hingesetzt und gefragt, ob ich ein Foto machen kann. Ja, am Ziel da oben war dann halt so ja Miniturm mit halt farbigen Fenstern. Wurde auch gesagt, man darf die aufmachen für Fotos, man sollte die Fenster aber auch wieder schließen. Das haben wir auch gemacht. Schöne Fotos, man konnte die Weine sehen. Also die Reben, die Weinpflanzen, schöne Bilder. Auch wieder viele, viele, viele Bilder an dem Standort. Ja. Zurück bei den anderen haben wir uns auch erst kurz ausgeruht. Gab auch eine kleine Kapelle da mit drinne integriert. Zurück ist man dann durch so einen anderen Garten, Labyrinthgarten, wieder rausgegangen. Dann sind wir nur ein kleines Stück gefahren und dann war schon eine Dose, die wir machen konnten, die noch dazu gehört hat. Und dann ging es wieder ins Wasser, auch ganz toll. Da war ich nur ein bisschen enttäuscht, da hat man ein Foto gemacht. Und dann sieht das aus, als ob wäre man ebenerdig, weil links und rechts, man sieht nicht, dass es da tief runter geht. Das sieht so aus, als ob das nebenan dazugehört, was es gar nicht tut. Schon ganz schön. Ich mag halt das Wasser gerne. Ich bin halt gerne am Wasser. Habe dann auch ein Foto gecrasht, mich dazwischen geschummelt. In Reitscher bei dem Gut auch. Da hätte ich mich gar nicht dazwischen drängeln müssen, weil durch die Selfie-Stick war das Bild ganz groß. Also ich wäre so oder so mit drauf gewesen. Ja, habe dann auch immer mal versucht, schöne Bilder von den anderen zu machen. Ich hoffe, dass es mir das ein oder andere Mal auch gelungen. Was ich toll fand, dass ich auch öfters auf Bildern zu sehen bin. Ist ja ganz oft im Urlaub so, dass ich es nicht bin. In Palma haben wir denn bei einem, wie heißt das? Ja, Ausguck quasi, wo auch eine große Jesusfigur, glaube ich, war, eine Katze gesehen. Dann weiter ein Cache gemacht. Da musste ich dann langsam auch mal auf Toilette trinken, aber nicht alleine. Es gibt so Orte, Restaurants, wenn man die Toilette benutzt hat oder am liebsten nicht benutzt hätte, man weiß, da will man nie essen gehen. Und das haben wir erlebt. Haben wir leider nicht gemerkt, wie das heißt. War sowieso sehr merkwürdig, aber da würde ich nicht essen gehen, weil die Toilette war schon, also wenn es nicht wirklich dringend gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall eine andere Toilette gesucht. Wäre ich nur mit meiner Familie da gewesen, hätte Jan mit mir eine andere Toilette suchen müssen. Aber so wollten wir die anderen nicht unbedingt warten lassen, weil der Weg, die Treppe hoch, die war schon sehr klebrig. Das war nicht schön und Toilettenpapier war, glaube ich, auch nicht da oder Handtuchpapier, eins von beiden war nicht da. Ja, aber danach ging es dann ja auch wieder weiter. Ne? Verschiedene normale Dose machen, ein Earthcache gemacht, dann an anderen Stationen noch, einen alten Multi. Dann waren wir in Puy de Randa. Was war das? Und Algaida ist das in der Nähe. Ist das ein Kloster gewesen? Auf jeden Fall ist das jetzt eine Art Jugendherberge mit Restaurant und man kann da auch im Garten so sitzen und frühstücken und da übernachten viele Fahrradfahrer halt. Ja, nee, das, was am Tor steht, kann ich auch nicht vorlesen. Das ist nicht meine Sprache. Da wird man eher ausgelacht. Also das ist Latein. Ist auf jeden Fall auch ein schönes Fleckchen. Da haben wir halt einen Steintisch gehabt, wo wir aufgebaut haben für ein Event, um halt ne, das abschließend zu feiern, quasi die vielen Cache-Typen mit inklusive dann einem Event. Das war ganz toll, da waren dann auch Spanier da. Ich glaube, das war ein Deutscher, war auch da. Ich weiß nicht, ob auch Englisch. Ich meine, das andere waren alles Spanier. Dann haben wir auch wieder Enchiladas mit, Schinken, Brötchen, Wein, war das Wein? Alles Mögliche gab es auch wieder. Und die anderen hatten dann auch Sachen mit, wo man dann auch Wurst und so probieren konnte. Ist nicht unbedingt meins. Also in manchen Ländern würde ich, glaube ich, wenn es nur das einheimische spezielle Essen geben würde, verhungern. Dann war ich noch mit zweien los, da den anderen Cache, den alten Cache zu machen. Das war ein bisschen schwierig, wieder zurückzukommen. Hin war auf der Mauer nämlich zwei so Dinger, wo man mit dem Fuß hochkam. Zurück war da nur ein Teil, wo man mit dem Fuß, und dann musste ich mich rüberschwingen. Und dieses Rüberschwingen war nicht mehr so einfach, wenn man schon den ganzen Tag unterwegs war. Und es ist fast 21 Uhr, war das nicht mehr so leicht. Aber auch nett. Sind wir dann halt ja im Dunkeln zurück, haben die Toiletten nochmal aufgesucht. Und dann war da Gelächter groß bei den Frauen, weil ja das Licht war nicht wirklich lange an. Also man hat vielleicht gerade gepieselt Licht aus. Man konnte sich nicht den Po abwischen. Und zum Glück hatte ja jeder sein Handy mit dabei. So konnte man das Taschenlampenlicht anmachen, bis dann einer mal fertig war und das große Licht wieder anmachen konnte. Ja, aber die sind das wahrscheinlich nicht gewohnt, dass da nachts welche auf Toilette gehen, weil das Licht ist echt sehr, sehr kurz nur angewiesen. Ich habe dann noch nachts probiert Algas con arroz crujiente. Also das sind so eine, ich habe das von asiatischen Filmen schon mal gesehen, so eine Art Chips quasi, aber Seetang-mäßig mit Sesam, und es schmeckt aber furchtbar fischig. Also nichts für mich, viel zu fischig. Ich habe das aber auch aufgenommen, wie ich das gemacht habe. Ich bin jetzt einmal mutig und probiere etwas. Ich habe mich halt gefilmt. Ich reiße die Tüte auf. Da ist ein Mittel drin, damit das trocken bleibt. Also so ein Tütchen, wie man teilweise in anderen Sachen kennt. Diese Chipsdinger sind genauso lang wie ein Finger. Voll knusprig. Ich habe mein Gesicht ordentlich verzogen. Nein, ich habe es nicht gekauft. Okay, man kann es essen. Ist nicht schlimm. Ich habe es auch nicht aufgegessen. Also den einen Chip schon, aber danach habe ich keinen mehr gegessen. Und die anderen haben auch nicht probieren wollen. Ich habe das auch mal übersetzt, was da so an Zutaten drin sind. Vollreis, Gewürz, Weißzucker, Sojasauce, Meersalz, Reiswein, Tapioca, Wasser, Maisstärke, Mirim. Das ist ein süßer Reiswein. Gewürzaustrakt aus Anchovy, Hefe, Sonnenblumenöl, modifizierte Maisstärke und Meeresalgen und Sesam. Ich weiß zwar nicht genau, warum Meeresalgen recht weit unten ist, weil 24% davon ist ja schon recht viel. Aber Vollreis, 36% ist das meiste gewesen und 32% Gewürze. Aber es war für mich zu fischig. Viel zu fischig. Ja, am 3. April war dann sogar einer laufen. Recht sportlich. Deswegen, also es wurde auch jeden Tag Frühstück etwas später. Am 3. April haben wir dann erst um 10 Uhr angefangen zu essen. Aber diesmal auch mit Avocado. Und ja, auch ganz witzig. Avocado Müsli, Avocado auf Brot. Immer mal was ausgetestet. Die anderen hatten halt gerne Brot, Butter oder Margarine. Gesalzen oder ungesalzen. Jeder hatte seine Eigenheiten. Erdbeermarmelade drauf und dann halt noch, was war das noch, Schinken? Auf jeden Fall gab es verschiedene skurrile Sachen. Ich habe da auch das erste Mal Tomatenmarmelade gegessen und fand das auch furchtbar lecker. Zu Tomatenmarmelade geht Avocado zum Beispiel auch, weil Avocado nicht so wirklich einen Eigengeschmack hat, ne? Jo. Ich habe am liebsten einen Kaffee con leche bestellt. Ah ja, Pollo Teriyaki war meins. Hui. Natürlich auch die Kassenbons haben wir dann auch mal gespeichert, geguckt. Wir waren auch einmal in Selva, Satafona de Gamari. Also nagelt mich nicht fest, das kann auch alles immer total falsch ausgesprochen sein. Wo Öl gemahlen wird, da gab's gemacht wird. Da gab es verschiedene Öle zu kaufen und andere Sachen, das war mir alles zu mitbringen, aber zu teuer. Und dann sind wir am 3. April auch Serpentin gefahren. Da habe ich halt viele Bilder aus dem Auto gemacht. Serpentin muss ich mich auch immer ablenken, so ein bisschen. Ich glaube, manchmal kompensiere ich mit Bilder machen. Da waren auch recht viele Fahrradfahrer, wo ich dachte, die sind echt verrückt, so wie die fahren. Aber wir wurden auch von Fahrradfahrern überholt. So ist es ja nicht, ne? Überholt. Wir haben viele überholt, wir wurden aber auch teilweise dann überholt. Was ich verrückt fand, vom Fahrrad überholt zu werden und von vorne kam auch ein Auto. Aber es hat jeder überlebt, es ist nichts passiert. Was ich aber echt nicht gedacht hätte bei den starken Serpentinen. Ja, das war aber auch ein wirklich schöner Sightseeing-Tag, der 3. April. Sacalobra, Torrente Paré, die berühmte Schlucht, wo auch Filme gedreht wurden, kann ich auch voll verstehen. Da ist so viel Platz und das ist so toll. Habe ich dann unterwegs einen Cache gefunden mit einer süßen Maus, wo man ein bisschen einmal kurz hochklettern musste. Dann hatten die alle schon, bis auf Anja und ich, waren wir halt alleine hoch und die anderen schon ein Stück vorgegangen. Da konnte man halt auch wieder Millionen Bilder machen. Auch viele Gruppenfotos, da hat es sich wirklich gelohnt. Da wurde dann auch einmal gefilmt, wie wir durch einen Tunnel gegangen sind. Da gab es ja zwei Tunnel, wo man durchgehen musste. Wo auch ein Achtungsschild ist. Schöner Ausblick. Da gab es auch ein Tradi wieder. Da haben wir auch die Bergziege besucht. Viel gesehen, viel gelaufen. Sehr sonnig. Da war das auch immer mit Jacke an, Jacke aus. Am liebsten T-Shirt noch aus, aber T-Shirt habe ich anbehalten. Und Sonnenbrille. Schöne Froschbilder wieder gemacht. Auch immer mal ein Selfie versucht mit der Frösche. Haben auch ein Gruppenbild gemacht, wo wir sind und oben die Frösche sind. Auch ganz toll. Kann auch mal sein, dass ich, wenn ich schneide, dass ein paar Namen vielleicht fehlen. Falls ich aus Versehen einen Namen genannt habe, der nicht unbedingt genannt werden sollte. Aber ich glaube, Mario und Anja kann ich ruhig nennen. Da wird es kein Problem geben. Ich sage ja keinen Kescher-Namen. Ja, nicht mal mein. Aber da kann man sich wirklich auch einen ganzen Tag aufhalten. Man sollte sich auch wirklich Zeit nehmen. Parken ist, glaube ich, nicht unbedingt. Aber da kann man rumkraxeln, gucken, tun. Wenn man weiß, was man tut, natürlich. Nicht von alleine einfach irgendwo rumkraxeln. Ist halt echt schön. Da hat man auch Geschichten gehört und geguckt. Wir sind tatsächlich auch an Eis vorbeigegangen. Lieber Gruß an Peter. Wir haben kein Eis gegessen. An einem Tag schon, aber ich nicht. Aber an dem Tag nicht. Dann halt so Fotos gemacht, wo man denkt, oh, sowas habe ich im Fernsehen schon mal gesehen. Das sieht toll aus. Da waren wir auch an einem Stausee, wo man vorher dazu auch eine Frage wissen musste für einen Earthcache, glaube ich. Ganz toll, da hat man halt Bergziegen gesehen, wie die rumklettern wieder. Immer so niedlich mit Bergziegenbabys dabei. Durch einen Tunnel und dann war ein Cache, wo ich mit einem alleine hochgegangen bin, wo wir kraxeln mussten, um an die Dose zu kommen. War auch ganz toll. Da parken aber auch gern viele einfach so. Ich weiß nicht genau warum, ob das auch irgendwie ein besonderer Aussichtspunkt für die ist. Ich fand das jetzt nicht besonders doller als die anderen Plätze. Mirador de Cespaques, Solier. Da waren wir cachen. Und haben erstmal so getan, als ob wir nicht cachen. Andere haben auch eine Dose gesucht. In Soyer haben wir auch die Bahn gesehen, die Holzbahn, die alte. Wo sehr berühmt, da haben wir Eis gegessen. Ich hatte keine Lust auf Eis, ganz komisch. Da war auch irgendwie so ein Orangenfest, weil in der Nähe oder auf dem Marktplatz bei der Kirche war der Brunnen oder Teich oder wie auch immer sehr schön geschmückt damit. Kirche war auch sehr interessant. Da haben wir auch ein, zwei Cache gemacht. Dosen gesucht, ein DNF gemacht in Soyer am Wasser. Wir haben zwar das Versteck, den Platz gefunden, aber da war keine Dose mehr drin. Es gab ja auch ein Spoilerbild und das hatten wir, aber da war nichts. In der Nähe waren ein Enteneier, wollten wir dann auch nicht mehr weiter suchen, um da keinen zu verschrecken. In Bini Salem haben wir dann gegessen, Pizza. Die waren aber so riesig, also ich habe meine nicht geschafft. Abends gab es dann aber noch ein Eis, aber nicht von einer Eisdiele ein Eis, sondern halt, wir hatten auch mal Eis gekauft, weil es so warm war. Eigentlich viel zu viel Eis gekauft, ich weiß gar nicht, ob wir es alles leer gemacht haben. So Splitteis, außen orange, innen weiß. Am 4. April, 8.37 Uhr, ersten Kaffee draußen gehabt, noch einen Kapuzenpulli an. Der Tag war ein bisschen kühler morgens, da haben wir drinnen erstmal gedeckt. Und wieder lecker der Frucht. Ich weiß nicht, ob wir dann doch draußen gegessen haben. Wir haben nämlich einmal drinnen gedeckt und dann doch draußen gegessen. Weil um 11.26 Uhr war dann halt doch wieder schon 16 Grad. Fühlte sich aber wesentlich wärmer an. Da waren wir auch schon wieder cachen. Da sah so aus, als hätte einer so eine Minigolfanlage oder so, weil der den Garten so mit komischen blauen Splittern und weißen Splittern so dekoriert hat und schön aufgebaut hat. Was das jetzt war, ob es nur Kunst war oder nicht, wissen wir nicht, aber da in der Nähe war halt ein Geocache. Sonst hätten wir das auch nie gesehen. In Campanet war eine kleine Kirche, die auch erst seit letztem Jahr, glaube ich, hat er gesagt, wieder geöffnet ist für Zuschauer. Der war auch total erfreut, dass da Gäste waren und der Pastor. Und hat halt über die ganzen Schutzpatronen erzählt, über die Kirche, dass das auch vorher halt nicht so eine Spitzkirche war. Das konnte man sehen, dass das sonst islamistische Kirche oder so Kuppelbauten war. Dass das erst so, dann so und jetzt ist es so. Und ich kann das alles gar nicht mehr wiedergeben. Das ist ja jetzt schon bald wieder einige Monate her. Und da in der Nähe waren wir Les Fonts Ufanes, Monumental Naturel de la Fonts Ufanes. Da konnte man 1,5 Kilometer spazieren. Ich glaube, dann hatten wir 3 Kilometer gemacht, weil wir ja hin und zurück. Da waren halt auch Döschen und konnte man auch viele Fotos machen. Da war ja auch ständig am Pullover an, Jacke aus. Ich hatte immer Zwiebellook, immer genug mit. Da war ein Riesensteinhaufen, wo wir auch Bilder mit den Fröschen gemacht haben. So andere komische Höhlen, wo Wasser irgendwie drin gemacht wurde oder so. Da passte auch nicht unbedingt der Text dazu. War immer was über Fischadler, aber dann war da halt so eine Hütte. Ich glaube nicht, dass das für einen Fischadler war. Ja, Fotos von Pflanzen gemacht, um dann bei meinem Mann auch nochmal nachzufragen, was ist das für eine Pflanze. Ja, aber bei einer anderen Kirche nicht fündig geworden. In Sapopla waren wir auch, Torrent de San Miguel. In Alcudia war es interessant, im Es Hurghera Palace. Das war wohl mal etwas, wo Leute aufgetreten sind. Dann wurde es halt Disco. Es wurde vielseitig genutzt, das Gebäude. Es ist aber jetzt leerstehend. Anscheinend dürfen da die Leute nicht reingehen, aber man musste für ein Multi reingehen und Station finden und dann halt was zählen und gucken und tun. Das haben die meisten Sachen haben die anderen gemacht. Ich war für Fotos zuständig, ich habe alles Mögliche fotografiert, auch zwischendurch Video gemacht, wie wir da durch die Gegend gelaufen sind. Es war schon recht interessant, aber also gerne gehe ich nicht in Lost Places, aber das war halt ein riesiges, tolles Gebäude, was man auch mal mitgemacht haben muss. Es war auch nicht ganz so staubig. Ne, in den Regionen, wo es staubiger war, bin ich gar nicht mit hingegangen. Ja, da hat auch jeder aufgepasst, dass wir auch alle immer noch da sind. Draußen war wohl auch mal eine Skateparcours, ein Platz zum Skaten. Da haben wir dann Pause gemacht, was gegessen, getrunken. Da kamen öfters mal Touristen hin, die Fotos gemacht haben. Also ich glaube, es waren mehr Fototouristen als Geocacher da. Ich glaube, das waren hauptsächlich wir. Ich weiß nicht, ob man hören kann, was ich aufgenommen habe. Ich bin tatsächlich auf einem Lost Place. Gigantisch. Ja, da sind halt mega viele Graffitis gewesen. Ganz, ganz viele. Das Feine ist aber nicht in dem Gebäude und nicht in der Nähe. Mussten wir auch nochmal nachrechnen, um dann hinzukommen. Jo, sehr viel mehr als dann DNF bei der einen Kirche haben wir auch nicht mehr gemacht. Dann konnte man schon 18.46 Uhr am Pool liegen, Tag ausklingen lassen. Jo, das war schon wieder recht schön. Ich muss ja immer mal gucken, weil wir auch Fotos geteilt haben, dann ist es nicht mehr richtig in der Reihenfolge. Ja, 5. April haben wir ein paar schöne Ecken entdeckt, einmal eine kleine Höhle. Da hat sich es eigentlich nicht gelohnt, die Kopflampe aufzusetzen. Dann auch, wo alte Steine standen, da haben wir erst falsch gesucht. Da saß dann jemand auf dem Cache. Auch ganz witzig. Klettern war aber schön. Hätte man aber nicht gemusst. Ja, dann bei so einem Sternguck-Ding waren halt viele Straßenkatzen, die gekommen sind. Da wollten wir eigentlich erstmal noch das Gebäude angucken, haben wir dann aber doch nicht gemacht und sind dann weiter. Und es gibt halt viel, viel zu sehen. Weiß ich nicht, ob war, glaube ich, die Letterbox, die wir gemacht haben. Da musste man auch ein bisschen klettern. Ja, konnten auch nur zwei dann zur Dose. Ich bin dann das Zwischending gewesen. Ich habe dann die Dose einmal nach unten gereicht, damit die sich, oder den Stempel, damit die ihre Letterbox-Stempel abholen konnten. Und dann wieder hochgereicht. Gibt es da lustige Fotos, wie man denn da halb in den Steinen hängt, in so einem Loch. Kann man alles gar nicht sehen, wie groß und toll das eigentlich war. Nicht so übersichtlich dann. Man war auch noch in Pina unterwegs. Einen versteckten Garten gefunden. Auch ganz toll. Es gibt halt so viele Sachen, die man findet, die man ohne Geocaching gar nicht gefunden hätte. Halt auch ganz schick, schick, schick. Waren wir in den Cuevas del Zams. Da kann man, wenn man nur zur Kapelle möchte, so rein. Ansonsten, wenn man die Höhle betreten will, muss man was bezahlen. Da wir nur zur Kapelle wollten, wegen einem Cache, konnten wir so rein. Halt dann Fotos gemacht und wieder raus. Muss man nochmal die Frage beantworten und zack. Jo. Ging dann weiter in Manacor. Waren auch im Porto Cristo. Auch Porto Cristo viel rumgelaufen, haben einmal geparkt. Waren auch in einem Perlenladen in Porto Cristo und Majorica waren wir drin, haben aber nichts gefunden. Waren wir woanders? Das kann man gar nicht wirklich erklären, wie man das finden soll. Wenn man dann in einer noblen Wohngegend rumfährt und in der Mitte quasi alles Gebüsch ist, denkt man nicht, dass hinterm Gebüsch in der Mitte Höhlen sind. Da waren aber zwei Höhlen versteckt. Also ganz klasse, ganz toll. Ganz bis nach unten gegangen und da ist dann auch Wasser drinne gewesen. Also da wäre, glaube ich, auch noch ein Traddi gewesen. Aber so warm wäre mir dann doch nicht gewesen, da hinzuwarten durchs Wasser. Ja, war aber so denn schon interessant zu sehen, die Höhle mit den Stalaktiten und Stalagmiten. Ich glaube, mehr Stalaktiten. Ich erkläre den Unterschied jetzt nicht, weil so wie ich gehört habe, wie der Unterschied ist, das ist nichts für Kinder. Dann Strand von Santander, Playa de Cala Llombart, ist wohl auch gerne gesehen, beliebter bei den Touristen. Da wurde dann auch Multi gemacht oder Traddi, bin mir gerade nicht sicher. Traddi, glaube ich, Traddi, ja. Ich bin da einen Weg ganz bis zum Ende gegangen, um Fotos zu machen, wie das Wasser peitscht. Was für eine gewaltige Kraft das Wasser hat. Da wäre im Wasser auch, wie nennt man das? Ghost? Virtuell? Da hätte man ins Wasser gemusst, um sich mit einer Boje zu fotografieren. Aber das haben wir nicht gemacht. Aber so halt schöne Fotos auch, Porträtfotos entstanden. Man sich gegenseitig fotografiert. Und abends war dann halt noch im Cala Figuera ein Event. Fand ich auch ganz witzig. Da war ein Glastisch und darunter eine Schlange. Das heißt, man hat immer geguckt, wo ist die Schlange, was macht die Schlange gerade im El Momento. War After-Work-Party am 5. April mit DJ Andy. Spielt Uldies und Klassiker, also nette Musik. Was ein bisschen enttäuschend war, die haben ja alle Deutsch verstanden. Wilma. Wanko läuft doch nur rum. Die wird wieder läufig, dann ist sie zickelig. Hatte dann lecker Cocktail. Da waren dann Engländer, glaube ich, Geocacher. Also hat Englisch gesprochen. Einheimische. Und dann wir. Recht kleines, feines Event. Ich hab lecker Essen. Ne? Bratwurst und Pommes. Also kein Wunder, dass man nicht abgenommen hat, obwohl man viel, viel in Bewegung war. Ja, in dem Lokal war Jürgen Triefs wohl schon mal. Und so ein paar andere Promis, die ich nicht kenne. Kleines, feines. Am 6. April morgens 9.45 Uhr war ich erstmal an der Decke gekuschelt draußen sitzend. Nö, aber dann später wieder frühstücken ohne Decke. Ich habe dann ja auch im Perlenladen auch ein Armband für mich gekauft und Ohrringe. Die Ohrringe muss ich jetzt mal wieder suchen. Ich habe jetzt Ohrlöcher, frische, dass ich die dann in ein paar Wochen auch mal tragen kann. Noch darf ich nicht, nur noch 4 Wochen ungefähr warten, bis ich die wechseln darf. Ich würde nie wieder Ohrlöcher machen lassen. Ich frage mich auch, wie meine Mama das früher mal gemacht hat, bei mir Ohrlöcher machen zu lassen. Kann man da einen nachträglich noch verklagen? Ah, nee. Ja, 6. April waren wir im Manakor noch unterwegs. Ein paar Döschen, Multis machen. Waren wir auch wieder bei einem, wo ich den Tradi schon hatte, aber den Multi nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir den Multi noch geschafft haben. Bin ich gerade ganz unsicher, hatten wir den geschafft oder nicht? Mussten auf. Ja, doch, hatten wir. Wir mussten nur arg suchen. Das war halt, weil Zahlen hätten anders sein können. Also es gab eine Möglichkeit, wo es, glaube ich, 3 verschiedene Antworten gab. Und irgendwie, ja, haute das nicht ganz so hin. Waren wir auch im Manokor bei so einem, ja, ein Friedhof, würde ich das bei uns nennen. Ich weiß nicht, wie das da heißt. Es sind halt Gebäude, wo halt Särge drin oder Urnen drin sind, Särge drin sind, mit Bildern und Schildern an der Wand. Wie Gruften quasi. Nur oben. Die hatten aber auch unten, also dass man irgendwo runtergehen konnte, familiengruftenmäßig. Unten und auch oben. Also ganz anders als bei uns. Dann war ein Museum, das war leider zu, aber die Steine draußen, wo der Cache drunter lag, der war so erreichbar. Haben wir schöne Palmfotos gemacht, weil die da riesig waren. Ein paar andere Pflanzen fotografiert. Da waren wir dann, habe ich das nirgendwo stehen, wo wir essen waren? Da habe ich so ein komisches Eiweißgebäck als Nachtisch gehabt und als Mittag Nudeln. Aber ich habe mir nicht gemerkt, wie das hieß. Ich wollte das doch wissen. Wie hieß das denn noch? Irgend so ein Namen, den man eigentlich sich hätte merken können. Im Escruche. Und da muss ja hier auf der Liste auch irgendwo sein, wie mein Essen hieß. Ah ja, Merengue. Merengue gehabt. Merengue Cassola. Und mein Spaghetti Bolognese war eigentlich eine Kindermahlzeit. Ich fand die aber recht groß für eine Kindermahlzeit. Also, ne, also das muss schon ein großes Kind dann essen. 7. April, 7.53 Uhr, schon wieder die ersten Verabschiedungsfotos gemacht und das Verabschieden fiel etwas leicht, weil das Wetter änderte sich. 8.08 Uhr, dunkle Wolken. Es war anders zum Frühstück. Also wir haben drinnen Frühstück aufgebaut und ich hatte mein Müsli und alles schon hingestellt und irgendwie plötzlich war mein Müsli weg. Dafür stand dann ein Kuchen auf dem Tisch. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, so ein furchtbar zuckersüßer Kuchen in Creme mit schwarzen Schokostreuseln in der Mitte und ein Schmetterling aus Schokolade drauf. Gab es dann halt überraschungsmäßig auch Karten von Santiano in Segeberg. Die habe ich mittlerweile auch schon gesehen, also da war ich schon. Ja, hatte mein Mann mir nicht verraten, dass ich da was zum Geburtstag bekomme. Also Abreisetag war mein Geburtstag. Hätte ich lieber anders gehabt, als einen Tag auf dem Flughafen zu verbringen. Aber ich wollte nicht alleine zurückfliegen, deshalb das dann so gemacht. Und es wurde halt ein toller Tag durch den Leuten, die dabei waren. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr habt den Urlaub super toll gemacht für mich. Und meinen Geburtstag natürlich auch. War natürlich auch dadurch halt ein ganz, ganz toller Geburtstag. Und der 19. Mai war halt schon. Da waren wir auf Freilichtbühne am Kalkberg und da kam Jan dann mit Santiano gucken und er hat tatsächlich auch mitgesungen. Also das war schon auch nicht schlecht. Naja, also mittags hatte ich dann 13:45 im Palma de Mallorca Airport ein McDonald's Café und ein McPollo. Das ist so ein McChicken, den gibt es hier jetzt wohl auch. Habe ich da aber das erste Mal gesehen, aber ich glaube, die Soße hier ist anders. Finde ich auch ganz interessant, mal zu testen, zu probieren. Und was witzig war, wie wir gerade zum Flugzeug einsteigen gingen, haben wir ja Deutsch gesprochen miteinander und dann der Kapitän hat einen begrüßt mit Moin. Der hat mitbekommen, dass wir halt Deutsch gehen und dann gleich halt Hamburger Deutsch begrüßt. War ich sehr erstaunt. Huch, da sprechen die Deutsch. Weil vorher auf dem Hinflug war ja halt jeder nur Spanisch bzw. englischsprachig. Das war schon nicht schlecht. Fast wolkenfreie Aussicht. Weiter oben, die Wolken konnte man natürlich sehen, aber man konnte zwischendurch immer durchgucken. Es war dann schon nicht schlecht. Zu Hause angekommen, wurde ich auch ganz toll begrüßt mit einer Rose von meinem Mann. Eine Rose und was gab es noch? Ach, ich werde vergesslich. Es gab auch was Süßes. Aber das Schönste war halt, dass mein Mann meinen Sohn mitgebracht hatte, mein Kleinen. Ich habe Mittel, kann ich gar nicht sagen. Ich habe ja nur zwei, groß und klein, alt, jung. Der Junge war halt mit Ron. Das fand ich ganz toll. Und dann war auch die Frage, ob ich noch zum Event möchte. Oh, mein Kaffee ist fast kalt. Beziehungsweise kein Event. An dem Wochenende war Messe, wo die bei der Jagd und Hund auch einen Geocaching-Stand hatten von unseren Freunden. Und die waren dann in Schleswig beim Chinesen Abendessen. Und da sind wir dann noch hinzugefahren. Konnten wir halt mit denen noch Abendessen verbringen. Und die haben mitbekommen beim Chinesen, dass ich Geburtstag habe. Und dann habe ich ganz netterweise so einen schönen blauen Karton verziert mit chinesischen Zeichen bekommen. Und da innen drin war halt eine Schale, Essstäbchen, richtig schick gemacht dabei. Und das habe ich halt so bekommen, weil ich Geburtstag habe. Das war ganz toll. Ja, das war ein schöner runder Abschluss für den Geburtstag. Paar Tage später waren wir nochmal beim Chinesen, aber mit Freunden. Weil da waren wir verabredet zum Chinesen. Und da habe ich auch eine Tüte bekommen zum Geburtstag, wo Happy Birthday draufsteht. Das haben die auch gesehen. Und dann habe ich da auch noch was bekommen. Auch in einer eine Holzschale, Essstäbchen und eine kleine Glasente. Fand ich auch ganz toll. Also nett gemacht. Also überall kriegt man zum Geburtstag auch mal was so. Fand ich ganz toll. Ja. Und Santiano war halt auch ganz toll. Haben wir ein paar Döschen vorher gemacht und dann den Abend genossen. Ich habe dann noch ein T-Shirt gekauft, beziehungsweise Jan. Ich stand zwar mit an, aber bei dem Gedrängel, durfte er dann das holen. Ich habe dann auf Toilette mich umgezogen. Ganz am Anfang waren wir einmal da auf Toilette. Da war nicht viel los, da konnte man fast durchgehen. Danach war das echt lange, lange anstehen. Es sind sogar ein, zwei Frauen auf Toiletten gegangen, wo man eigentlich nicht hingehört. Die eine ist auf die Behindertentoilette gegangen, die andere ist zu den Männern reingegangen. Das ist, was ich nicht unbedingt mache. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn die Blase platzt, ob ich dann doch was woanders hingehen würde, aber war ja nicht so wild. Ich konnte es aushalten mit dem Anstehen bei den Normalen. Ja, das war auch ein schöner Tag. Es gibt viele schöne Tage, die man hat, an dem man sich dann zehren kann, wenn man mal einen nicht so schönen Tag hat. Dann kann man sich halt die ganzen Bilder, die man gemacht hat, wieder angucken. Besonders halt von Mallorca, Irland oder halt, ja, Santiano fand ich auch ganz toll. Aber da habe ich ja nicht so viele Bilder. Ich glaube, das dürfte dann von der Zeit her auch jetzt mal richtig eine längere Aufnahme gewesen sein. Ich hoffe nicht zu lang und nicht zu langweilig. Ich fand das halt recht toll da. Es lohnt sich halt, Urlaub auf Mallorca zu machen. In Verbindung mit Geocaching sieht man halt ganz, ganz tolle Orte. Auch wenn man mal ein bisschen länger gehen muss, es lohnt sich. Der Ausblick ist teilweise echt atemberaubend schön. Das war so viel zu 2019, den ersten Urlaub ohne meine Familie. Wir sind aber dann ja auch noch später jetzt im Sommerurlaub gewesen, zu dritt. Mit Wohnmobil, den Hunden im Harz. Das kommt dann auch noch. Davor kommt aber, glaube ich, noch eine kleine Zwischenfolge. Geht's ja ein Sommerfest. Glaube ich. Muss hier gucken, ob es ausreicht. Da weiß nicht, ob ich so viel zu erzählen habe. Tschüss.